Am 9. August gab Kim Yong-ju, Vorsitzender des Zentralpräsidiums des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan, eine Stellungnahme ab und wies darin die Sanktionsresolution des UNO-Sicherheitsrates, die die USA und die feindseligen Kräfte unter dem Vorwand der Testschüsse der interkontinentalen ballistischen Raketen der DVRK fabrizierten, völlig zurück.